Modelltest 6. Hörverstehen Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören diese Texte nur einmal. Dazu sollen Sie 5 Aufgaben lösen. Bei jeder Aufgabe sollen Sie feststellen, habe ich das im Text gehört oder nicht? Wenn ja, markieren Sie beim Hören R gleich richtig. Wenn nein, markieren Sie F gleich falsch. Lesen Sie jetzt zuerst die Aufgaben Nummer 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Hören Sie nun die Interviews. Wir befragten über 50 Familien, ob sie Weihnachten lieber zu Hause oder im Ausland verbringen. Hören Sie dazu einige repräsentative Antworten. Nummer 41. Wir sind eine 5-köpfige Familie und ich habe ausgerechnet am 23. Dezember Geburtstag. Deshalb feiern wir natürlich beide Feste zu Hause. Klar, dass es mit so vielen Leuten im Haus immer Hektik gibt, aber das gefällt uns allen. Ich kann mir nicht vorstellen, an Weihnachten nicht zu Hause zu sein. Es würde kein Weihnachtsgefühl aufkommen, auch wenn wir die Geschenke und einen kleinen Tannenbaum mitnehmen würden. Nummer 42. Was bitte soll ich an Weihnachten im Ausland? Schon als Kind fand ich es immer toll, diese gemütliche Weihnachtszeit, wenn die Wohnung nach Bratäpfeln, Plätzchen und Stollen duftet. Und dann der heilige Abend. Wenn der Schnee fällt und der Baum leuchtet, das ist Weihnachten. Warum sollten wir uns ausgerechnet in der Vorweihnachtszeit in ein Flugzeug zwängen? Eine bunt behängte Plastiktanne auf Mallorca kann doch kein Weihnachtsgefühl vermitteln, oder? Nummer 43. Wir, also mein Mann, unsere Tochter und ich, wir fahren in diesem Jahr wieder über Weihnachten nach Österreich. Da machen wir Skiurlaub. Wir gehen am 24. Dezember gemeinsam in die Christmette in der Dorfkirche, machen Spaziergänge im Schnee und genießen die weihnachtliche Stille direkt am Fuße des Kitzsteinhorns. Dort ist es unbeschreiblich schön. Nummer 44. Weihnachten im Ausland? Nee, für Familie mit Kindern finde ich es falsch, über Weihnachten zu verreisen. Wir verbringen das Weihnachtsfest immer zu Hause. Mit Weihnachtsbaum, Festtagsbraten, Fondue am Heiligabend, Geschenken und Kirchgang. Solange unsere beiden Töchter noch bei uns leben, möchten wir alle diese Sitte unbedingt beibehalten. Nach dem Fest fahren wir weg, diesmal nach Tunesien. Denn dann haben wir genug von Weihnachten und wollen uns in der Sonne ausruhen. Nummer 45. Mir gehen die Weihnachtseinkäufe so auf die Nerven, dass ich am liebsten schon am 15. Dezember wegfahren würde. Wohin man auch schaut, Weihnachtsmärkte, Nikoläuse, Geschenkvorschläge und in allen Geschäften Hunderte von Menschen. Das hat doch inzwischen schon amerikanische Dimensionen angenommen. Deshalb verbringen wir Weihnachten im Ausland. Allerdings wird es, das haben wir letztes Jahr bereits festgestellt, immer schwieriger, ein schönes Urlaubsziel ohne typische Touristenweihnacht zu finden.